Kapitel 19. Das Geheimnis der Trance. Wenden wir uns mit diesem Wissen der Trance zu. Eine der Fragen, die wie der berühmte Elefant im Raum steht, lautet ja: Ist unsere Heldin eine Meisterin der Trance gewesen? Konnte sie ihre Seele in andere Sphären reisen lassen, um mit allen Wesen, welcher Natur auch immer, in Kontakt zu treten? Musste sie das nicht sogar, weil ja die Trance im Verdacht steht, das Herzstück des Schamanismus zu sein? Können wir dazu überhaupt Aussagen treffen? Gerade in den letzten Jahren haben eine Reihe evolutionär argumentierender Anthropologen und Archäologen wie Michael Winkelmann, Mike Williams oder Humayun Sitki Bücher vorgelegt, die Schamanismus zu einer gemeinmenschlichen, universalen Kategorie erklären. Menschen verfügten nun mal über kognitive Strukturen, die sie zu allen Zeiten für Trancezustände empfänglich machten, lautet die Grundannahme. Deshalb hätten schon vor Jahrzehntausenden Schamanen existiert, die sich psychoaktiver Pflanzen bedienten. Der Schamanismus habe Zusammenhalt gestiftet und so das Überleben in Krisenzeiten ermöglicht. Es war die Trance, die uns menschlich machte, spitzt es der Archäologe Mike Williams in Prehistoric Belief, Shamans, Trance and the Afterlife zu. Sie habe die Weltsicht erweitert und geholfen, unseren Verstand so weit zu schärfen, dass unsere Vorfahren Herausforderungen bestehen konnten, an denen die Neandertaler scheiterten. Das erinnert an die Stoned Ape-Theorie Terence McKennas. Der Konsum psilocybinhaltiger Pilze habe berauschten Affen zu Sprache und Selbstreflexion verholfen. Der Pilz sei der eigentliche Baum der Erkenntnis, so die These. Ihm verdankten wir unser Menschsein. Es existiert eine bemerkenswerte Fixierung auf die Trance, die den Blick auf die eigentlichen Gegebenheiten verstellt. Sie speist sich aus zwei Quellen. Die erste: überdeutlich inspirierten Mircea Eliade und die psychedelischen 60s die Wissenschaft. Das ist nicht ungefährlich. Meist wird übersehen, wie ideologisch kontaminiert das alles ist. Die Annahme, der Kontakt mit den höheren Sphären, dem Heiligen, sei schon immer die Angelegenheit einzelner, besonders begabter Spezialisten gewesen, ist bedenklich. Eliade stand bis 1945 der faschistischen Eisernen Garde in Rumänien nahe und pflegte ein ebenso elitäres wie autoritäres Weltverständnis. Letztlich suggeriert er, dass Menschen seit eh und je auf große Einzelne, auf Genies und charismatische Führergestalten angewiesen wären und normale Menschen also der Natur nach Führung bedürften und in existenziellen Bereichen nicht ohne Experten auskämen.